Erster Gott sprach alle diese Worte zu dem Volk. Zweiter, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten befreit. Dort wart ihr Sklaven. Dritter, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Vierter, du sollst dir keine Götzen machen. Mache kein Bild von Dingen im Himmel oder auf der Erde. Fünfter, du sollst nicht vor ihnen knien. Bete sie nicht an. Ich bin ein Gott, der Treue will. Ich strafe die Kinder für die Fehler der Väter. Sechster, aber ich bin gut zu denen, die mich lieben. Ich helfe ihnen und ihren Kindern für lange Zeit. Siebter, du sollst den Namen Gottes nicht schlecht benutzen. Gott wird jeden strafen, der seinen Namen missbraucht. Achter, denke an den Sabbat. Du sollst diesen Tag heilig halten. Neunter, sechs Tage lang sollst du arbeiten. Erledige dann alle deine Aufgaben. Zehnter, aber der siebte Tag gehört Gott. An diesem Tag arbeitest du nicht. Das gilt für dich, deine Kinder und deine Arbeiter. Elfter, Gott machte die Welt in sechs Tagen. Am siebten Tag ruhte er sich aus. Darum ist der Sabbat ein besonderer Tag. Zwölfte, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das Gott dir gibt. Dreizehnter, du sollst nicht töten. Vierzehnter, du sollst die Ehe nicht brechen. Fünfzehnter, du sollst nicht stehlen. Sechzehnter, du sollst nicht lügen, wenn du über andere Menschen sprichst. Siebzehnter, du sollst nicht das Haus von anderen wollen. Wünsche dir nicht die Frau oder den Besitz von anderen. Achtzehnter, das Volk hörte den Donner und sah die Blitze. Sie hatten große Angst und blieben weit weg. Neunzehnter, sie sagten zu Mose, sprich du mit uns. Gott soll nicht direkt mit uns sprechen. Sonst sterben wir. 20. Mose sagte, habt keine Angst. Gott will euch nur prüfen. Ihr sollt Respekt vor ihm haben. 21. Das Volk blieb weit weg stehen. Mose ging aber zu der dunklen Wolke. Dort war Gott. 22. Gott sagte zu Mose, sag das den Israeliten. Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel mit euch sprach. 23. Macht euch keine Götter aus Silber oder Gold neben mir. 24. Baue mir einen Altar aus Erde. Opfere dort deine Schafe und Rinder. Ich werde zu dir kommen und dich segnen. 25. Wenn du einen Altar aus Steinen baust, benutze keine Werkzeuge. Sonst ist der Altar für mich nicht mehr rein. 26. Baue keine Stufen zu meinem Altar. Sonst sieht man deinen nackten Körper beim Hochgehen.